Salzig, eine Schüssel. Hallo und herzlich willkommen zu Wir hören Stimmen. Ich bin Stefan und begrüße euch zu einer neuen Folge. Der Podcast, den ich euch heute vorstelle, wird gemacht von Katrin Rönecke, vielen im Netz bekannt als die Kada. Diejenigen von euch, die CAE von Tim Pritlove hören, kennen auch schon ihre Stimme. Sie war nämlich zu Gast in CAE 196 zum Thema Feminismus. Das erzähle ich aber nicht, weil ich jetzt irgendwie Tims Lorbeeren auf Kada ausschütten möchte oder so. Das hat sie auch gar nicht nötig, sondern deshalb, weil sie das in einem fiktiven Gespräch, das ich hier zusammengeschnitten habe, selber erwähnt. Dann wenden wir uns doch mal direkt diesem Podcast zu, worum es hier geht. Oder vielleicht zunächst mal, wie heißt der denn? Der heißt Erscheinungsraum und der Name kommt von Hannah Arendt. Ja, wem jetzt Hannah Arendt nichts sagt, es handelt sich dabei um eine deutsche Philosophin, auch wenn sie sich selber wahrscheinlich lieber nicht Philosophin nennen wollen würde, aber auf jeden Fall eine Denkerin und Theoretikerin. Ich erzähle jetzt aber gar nicht so viel über sie, weil da die erste richtige Folge, also Folge 2 von Erscheinungsraum, dreht sich genau um die Frage, wer sie denn eigentlich ist. Da wird ganz viel von ihrer Lebensgeschichte erzählt und von ihrem Denken. Jetzt ist aber dennoch die Frage, wenn dieser Name Erscheinungsraum von Hannah Arendt kommt, was denn da für ein Gedanke nur dahinter steckt. Kada, was hat denn jetzt Hannah Arendt und so mit Podcasten zu tun? Podcasting ist voll Hannah Arendt. Aha. Inwiefern? Also vervollständige doch mal folgenden Satz. Podcasting ist insofern voll Hannah Arendt, als dass das Podcasting emanzipatorisches Potenzial hat, weil man eben Menschen auf eine ganz andere Art und Weise nochmal sichtbar machen kann. Das ist mir selber auch passiert und auch dann deutlich geworden durch diesen CAE damals. Und das ist eigentlich genau auch das Anliegen von Erscheinungsraum, also von meinem eigenen Podcast jetzt. Ich möchte mir vor allem Leute oder Gäste einladen, die bisher entweder gar nicht sichtbar sind, also die man entweder gar nicht kennt, deren Perspektive nicht weiter vertreten ist in den klassischen Medien und in der Gesellschaft und die gerne sichtbar machen, also mit denen einfach über ihr Leben, ihre Sicht auf die Welt, ihre Kritik in der Gesellschaft sprechen. Und das Zweite, was ich gerne machen möchte, und das vielleicht irgendwie so in einem losen Wechsel, wäre Leute hierher zu holen, die man schon kennt oder meint zu kennen, die ich aber, glaube ich, auch teilweise entweder anders schon kennengelernt habe oder mir denke, dass sie eigentlich anders sind, als die meisten Menschen vielleicht so meinen. Okay, das heißt, die Idee dahinter ist, dass du das Medium Podcast dafür verwenden möchtest, um ein Stück weit Öffentlichkeit für diese Menschen und ihre Ideen und das, was sie zu sagen haben, zu schaffen? Das ist so die Idee. Und Hannah Arendt hat eben dieses Wort Erscheinungsraum geprägt und sie sagt, ein Erscheinungsraum entsteht, wo immer Menschen handelnd und sprechend miteinander umgehen. Und sie definiert darüber eben ein Potenzial von Macht, das potenziell erstmal jeder Mensch hat, solange, also wenn er es denn schafft, sich so einen Erscheinungsraum zu schaffen. Okay, dann lassen wir doch mal ein paar einleitende Worte von Menschen hören, die in diesem Erscheinungsraum auftauchen. Da hätten wir zum Beispiel zunächst mal den Bericht oder die Schilderung eines langjährigen Aktivisten über seine Erfahrungen und Erlebnisse. Für mich war 1982 das jedenfalls das Jahr, wo alles begann. Aber was für andere 1968 gewesen ist, war für mich 1982. Es ist damals die Zeit der großen Friedensbewegungen gewesen. Es gab halt diese Anti-Atomraketen-Friedensbewegung. Die haben die größte Demo in der Geschichte der Bundesrepublik auf die Beine gestellt. In Bonn war die, mit 300.000 Leuten gleichzeitig in Bonn auf der Straße. Hm. Und in der Zeit beschloss ich, den Kriegsdienst zu verweigern. Oder zum Beispiel die Schilderung einer Studentin aus der Türkei, die die Ereignisse und ja die Kette von Ereignissen, die zu den Protesten, die kürzlich im Gezi-Park in Istanbul stattgefunden haben, erzählt. Es ist eigentlich keine neue Geschichte oder nicht eine neue Geschichte. Am Anfang gab es eine kleine Gruppe in dem Gezi-Park am Stadtzentrum, am Taksim-Platz in Istanbul. Mhm. Und diese kleine Gruppe von Menschen, meistens wahrscheinlich Studenten aus der Uni, sie waren gegen die Abschneidung der Bäume. Ja, und so kommen hier also Menschen zu Wort, die etwas zu sagen haben. Und das ist wirklich spannend zu hören, weil Kadada einfach besondere Menschen auswählt. Hören sollten das alle, die Lust haben, mal eine neue Perspektive auf bestimmte Dinge gezeigt zu bekommen, die sich so im, ja, in dem großen, großen Erscheinungsraum, den unsere Medienlandschaft so darstellt, vielleicht so ohne weiteres nicht findet. Das ist also wirklich sehr wertvoll, was man hier gezeigt bekommt. Ich muss aber auch eine Warnung aussprechen. Und zwar ist das kein voraussetzungsfreier Podcast. Ja, es ist schon so, dass, und das liegt in der Natur der Sache, wenn man sich auf neue Perspektiven und Gedanken einlässt, dann sprechen da Menschen mit Begriffen und Denken in Konzepten und Modellen, die einem erstmal fremd sind und auf die man sich einlassen muss. Und das ist teilweise nicht so einfach, da gedanklich mitzukommen. Kada macht das eigentlich ganz gut, da dann an den richtigen Stellen eine Erklärung ihren Gesprächspartnern abzufordern und nochmal nachzuhaken und so. Aber es bleibt halt dabei, dass man sich ja auf die Gedankenwelt eines anderen Menschen einlassen muss. Und das ist mitunter mal anstrengend. Das heißt, wenn ihr gerade die Entscheidung fällt, höre ich jetzt eine Folge Erscheinungsraum oder höre ich irgendwas anderes und ihr habt gerade keine Lust darauf, so ein bisschen gedanklich aktiv zu sein und dann da mitzudenken und sich dabei auch so ein bisschen anzustrengen, dann lasst es liegen und hört erstmal was anderes. Aber mein Rat ist, lasst diesen Podcast nicht auf Dauer liegen, sondern wenn ihr mal in der Stimmung für so ein Stück weit lustvolle gedankliche Anstrengung seid, dann tut euch eine Folge Erscheinungsraum rein. Da kommen interessante Gedanken bei rum. So, und jetzt höre ich auch auf zu labern und lasse euch lieber diesen Podcast hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.